Krieg und Frieden von Lev Tolstoi. Episode 33. Nach seiner Befreiung hatte Pierre Bjesuchow Mühe, sich allmählich von den festgewurzelten Eindrücken und Gewohnheiten der letzten Monate zu befreien. Er musste sich erst wieder daran gewöhnen, dass ihn morgens früh niemand weiterjagte, dass ihm niemand sein warmes Bett wegnahm und dass er mit aller Sicherheit auf ein Mittagsmahl, auf Tee und Abendessen rechnen durfte. »Ach, wie schön das ist, wie wundervoll«, sagte er sich, wenn man ihm den sauber gedeckten Tisch mit der wohlriechenden Bouillon heranschob oder wenn er sich zur Nacht in sein weiches, sauberes Bett legte. Und der Gedanke an seine Frau, der ihn früher dauernd gequält hatte, dieser Gedanke war jetzt gar nicht mehr vorhanden, weil sie selbst nicht mehr war. Pierre hatte am Tage seiner Befreiung sowohl vom Tode Helens als auch vom Tode des Fürsten André erfahren. An Natascha dachte Pierre nur selten. Seit Andrés Tod saß Natascha den größten Teil des Tages einsam in einer Ecke des Divans und starrte unverwandt und regungslos auf das, worauf ihr Blick gerade fiel. Wollen Sie bitte sofort zu Papa kommen? Ein Unglück, Petja, ein Brief. Was ist? Schnell, kommen Sie! Was für ein Unglück wird das schon sein? Außer dem allgemeinen Gefühl einer Entfremdung gegen alle, empfand Natascha noch eine besondere Gleichgültigkeit, ja sogar Feindseligkeit gegen ihre Angehörigen. Bei denen geht ja alles seinen altgewohnten, ruhigen Gang. Petja, geh zu ihr. Sie verlangt nach dir. Plötzlich lief es wie ein elektrischer Strom durch Nataschas ganzes Wesen. Irgendetwas schlug so heftig gegen ihr Herz, dass es furchtbar wehtat. Aber unmittelbar nach diesem Schmerz fühlte sie sich entbunden von dem Verbot, sich am Leben zu beteiligen, das sie über sich verhängt hatte. Natascha soll kommen! Natascha! Das ist ja nicht wahr, der lügt! Mach doch das hier weg und ihr alle! Das ist nicht wahr! Tot! Das ist doch nicht wahr! Das Mamachen, ist nicht wahr. Täubchen, ich bin doch da! Liebstes, bestes Mamachen. Natascha, du liebst mich doch. Du machst mir doch nichts vor, Natascha. Du sagst mir doch die ganze Wahrheit. Liebstes, bestes Mamachen. Petja ist gekommen, nicht wahr? Warum sagst du mir nicht die Wahrheit? Mama, ein Brief. Er wird gewiss müde sein, Petja. Mein Junge, mein Liebling, vielleicht will er Tee. Mamachen, was reden Sie da? Natascha. Er ist nicht mehr. 3 Wochen lang war Natascha ununterbrochen um die Mutter, schlief in ihrem Zimmer, gab ihr zu essen und zu trinken und sprach unausgesetzt mit ihr, weil allein schon ihre zärtliche Stimme die Gräfin beruhigte. Die gleiche Wunde, welche die Gräfin fast tötete, diese neue Wunde rief Natascha wieder ins Leben zurück. Fürst Andrés letzte Tage hatten Natascha und Marja einander sehr nahe gebracht. Das neue Unglück band sie jetzt noch enger aneinander. Als Prinzessin Marja Ende Januar nach Moskau fuhr, setzte es der Graf durch, dass Natascha sie begleitete. Pierre hörte bei Bekannten, Marja Balkonskaja sei wieder in Moskau und fuhr noch am selben Abend zu ihr. Vielleicht ist es taktlos von mir, an frische Wunden zu rühren, aber ich muss es Ihnen sagen, der Tod des Fürsten André hat mich tief getroffen. Er war mein einziger wirklicher Freund. Sie können sich ja vorstellen, dass ich bis zu meiner Befreiung nichts von ihm wusste. Ich dachte, er wäre gefallen. Und was ich dann von ihm hörte, das hörte ich so gesprächsweise aus dritter Hand. Ich weiß nur, dass er dann bei Ihnen war, Comtesse. Ja. Fürst André hat gerade in letzter Zeit häufig von Ihnen gesprochen. Natascha ist bei mir zu Gast. Der Graf und die Gräfin Rostow kommen in den nächsten Tagen nach. Seit dem Tode Petja Rostows befindet sich die Gräfin in einem furchtbaren Zustand. Aber auch Natascha hatte nach all der Aufregung ärztliche Behandlung nötig. Deshalb hat man sie mit Gewalt von zu Hause weggeschickt. Wir sind zusammen hier in Moskau eingetroffen. Tja, ob es jetzt wohl eine Familie gibt, die nicht ihren Kummer zu tragen hätte? Sie wissen ja, Comtesse, Ihr Bruder fiel an dem Tage, als wir befreit wurden. Was lässt sich da sagen oder ausdenken, um einen zu trösten? Nichts. Warum nur musste so ein lebensfrischer Junge sterben? Ja. Bitte sagen Sie, Prinzessin, hat Fürst André in seinen letzten Tagen sehr leiden müssen? Wie ist er gestorben? Welch ein Glück, dass Sie von seinem Aufenthalt bei der Familie Rostow Nachricht erhielten und Ihren Bruder so wenigstens noch vor seinem Tode sehen und sprechen konnten. Und welch schicksalhafter Zufall, Comtesse, dass Sie einander noch einmal begegnet sind. Für mich war es ein Glück. Und er? Er sagte, er habe es sich gerade in dem Augenblick gewünscht, als ich zu ihm kam. Ich ahnte nichts, als wir von Moskau abfuhren. Ich wagte gar nicht, nach ihm zu fragen. Und dann sagte Sonja mir plötzlich, er sei unter den Verwundeten. Es war ganz so, als sollte ich eine letzte Gelegenheit erhalten, meine Schuld ihm gegenüber gut zu machen. Aber ich habe wieder versagt. Natascha, was redest du da? Warum quälst du dich denn immer wieder mit diesem Unsinn? In der ersten Zeit litt er unter starken Schmerzen. Eines Tages, als ich an seinem Lager saß, sagte er, es müsse furchtbar sein, sich fürs ganze Leben an einen leidenden Menschen zu binden. Das sei eine lebenslängliche Folter. Und ich antwortete ihm, das würde doch nicht für immer so sein. Er werde ja bald wieder gesund werden, ganz gesund. Ich habe ihm also darin recht gegeben, dass es grauenvoll wäre, wenn er ewig leidend bliebe. Und ich habe so plump, so dumm zu ihm gesprochen. Aber das meinte ich ja gar nicht. Ich meinte ja etwas ganz anderes. Hätte ich gesagt, was ich meinte, so hätte ich gesagt. Und selbst wenn ich ihn sterben sehen müsste, eine Ewigkeit hier vor meinen Augen sterben sehen müsste, ich wäre noch glücklich im Vergleich zu dem, was ich jetzt bin. Jetzt? Das ist das völlige Nichts. Da ist niemand. Hat er das gewusst? Nein. Er hat es nicht gewusst und wird es nie erfahren. Und jetzt lässt sich das nie, nie mehr gut machen. Was gibt's denn? Verzeihung, es ist Schlafenszeit für Nikolai. Ich dachte... Danke, meine Liebe, du hast recht. Ich komme. Bitte entschuldigen Sie mich, Graf. Nikolai ist ja das Einzige, was von meinem Bruder geblieben ist. Ich muss nach ihm sehen. Tja, kommt es. Erzählen Sie mir doch bitte von Ihren Erlebnissen, Graf. Man hört ja die unwahrscheinlichsten Wunderdinge von Ihnen. Tja, sogar mir erzählt man Wunderdinge, wie ich sie nicht einmal im Traum gesehen habe. Maria Abramowna lud mich neulich zu sich ein und hat mir dann ununterbrochen erzählt, was mir alles passiert sei. Oder doch hätte passieren können. Stepan Stepanowitsch gab mir auch gute Lehren, nämlich wie ich meine Abenteuer erzählen müsse. Man erzählt, Sie hätten in Moskau 2 Millionen verloren, stimmt das? Es stimmt. Und dabei bin ich 3-mal so reich geworden wie früher. Nun ja, genau genommen habe ich natürlich wie jeder andere auch durch den Krieg einiges eingebüßt. Und doch, dass ich gewonnen habe, das unterliegt keinem Zweifel. Allein schon, weil ich meine Freiheit... Und Sie bauen wieder? Ja. Mein Moskauer Verwalter hat es so bestimmt. Die zerstörten Gebäude sollen wieder hergerichtet werden. Sagen Sie, Sie wussten doch nichts vom Tode Ihrer Frau, als Sie damals hier in Moskau zurückblieben? Nein. Ich erfuhr es erst bei meiner Befreiung. Und Sie können sich gar keinen Begriff davon machen, wie erschüttert ich war. Wir waren nicht gerade vorbildliche Eheleute, aber dieses Ende und dann solch ein Tod, ohne Freunde, ohne Tröstung. Es ist mir sehr, sehr leid um Sie. Tja. Und nun sind Sie wieder ledig. Aber Napoleon haben Sie doch tatsächlich gesehen und gesprochen, wie man uns erzählt hat. Keine Spur. Alle scheinen zu glauben, Gefangenschaft hieße bei Napoleon zu Gast zu sein. Nicht nur, dass ich ihn nicht gesehen habe, ich habe nicht einmal was von ihm gehört. Ich war in viel, viel schlechterer Gesellschaft. Aber das stimmt doch, dass Sie hier in Moskau zurückgeblieben sind, um Napoleon zu ermorden. Natürlich. Ohne diese verrückte Idee wäre ich niemals in Gefangenschaft geraten. Ich begreife ja heute selber kaum, was in mir damals vorgegangen ist. Aber dann hätte ich nie erfahren, was ich dann erfahren habe. Wissen Sie, wenn man mich jetzt hier in diesem Augenblick fragen würde, willst du wieder sein, was du vor deiner Gefangenschaft warst? Oder das alles noch einmal von vorn durchmachen? Um Gottes Willen, dann schon lieber noch einmal Gefangenschaft und Pferdefleisch. Wir denken immer, wenn wir aus unserem ausgetretenen Gewohnheitspfad geworfen werden, jetzt ist alles verloren. Und gerade dann fängt doch für uns das Neue, das Besondere an. Solange es Leben gibt, solange gibt es Glück. Wie viel liegt doch noch vor einem? Pierre hätte Natascha fast nicht wiedererkannt, infolge der ungeheuren Veränderung, die mit ihr vorgegangen war, seit er sie zuletzt gesehen hatte. Auf diesem Gesicht, in dessen Augen früher immer ein heimliches Lächeln der Lebensfreude geglommen hatte, lag jetzt auch nicht mehr der Schatten eines Lächelns. In der folgenden Zeit war Pierre häufig bei Natascha und der Prinzessin Maria zu finden. Manchmal, wenn er ihnen von seinen Erlebnissen erzählte, glitt ein Hauch vertrauter Heiterkeit über Nataschas Gesicht. Und dann war es, Pierre, als öffne sich eine eingerostete Tür und plötzlich wehe ihm aus dieser Tür ein längst vergessenes Glück entgegen, das ihn jetzt täglich mit immer größerer Unruhe erfüllte. Du kannst jetzt gehen, Savelyitsch. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht, gnädiger Herr. Haben Sie schon Entschlüsse für unsere Abreise nach Petersburg gefasst? Sag mal, Savelyitsch, wie alt bist du jetzt eigentlich? 50 Jahre werden es schon sein, gnädiger Herr. Wie ist es damit? Hast du noch immer keine Lust, frei zu werden? Was soll ich mit der Freiheit anfangen, euer Erlacht? Beim alten Grafen, Ihrem Herrn Vater, Gott hab ihn selig, da bin ich doch schon gern gewesen. Und Sie haben mir doch auch nie etwas Böses getan. Na und deine Kinder? Die Kinder werden auch so durchs Leben kommen, Euer Erlaucht. Bei solchen Herren kann man schon leben. Tja, aber meine Erben? Womöglich heirate ich plötzlich. Das könnte ja schließlich passieren. Wenn ich mir erlauben darf, gnädiger Herr, das wäre gar nicht so schlecht, gnädiger Herr. Ja, also was belieben Sie zu befehlen? Wann werden Sie nach Petersburg fahren? Petersburg. Ja. Eigentlich wollte ich in Moskau gar nicht lange Halt machen. Ich weiß nicht, Savelyitsch. Ich sage dir noch rechtzeitig Bescheid. Und morgen fahren Sie also nach Petersburg? Ja, es lässt sich nicht länger aufschieben. Erbschaftsangelegenheiten meiner verstorbenen Frau. Ich habe mich entschlossen, Ihre Schulden zu bezahlen. Das heißt, ich habe meinen Verwalter endlich davon überzeugt. Prinzessin, Sie müssen mir helfen. Ich fahre jetzt für längere Zeit weg. Ich möchte mich wenigstens mit Ihnen vorher aussprechen. Was soll ich tun? Prinzessin, liebe, gute Prinzessin, hören Sie mich an. Ich weiß alles. Ich weiß, dass ich Nataschas nicht wert bin. Ich weiß, dass es zurzeit nicht möglich ist, mit ihr davon zu sprechen, aber ich will Ihr Bruder sein. Nein, das nicht. Das will ich nicht. Das kann ich auch nicht. Lieber Graf, ich verstehe nicht, was ich für Sie tun soll. Also, die Sache ist doch die. Ich weiß nicht, seit wann ich Natascha liebe. Aber ich habe mein ganzes Leben lang nur sie ganz allein geliebt. Und liebe sie so sehr, dass ich mir ein Leben ohne sie nicht denken kann. Sie jetzt schon um ihre Hand zu bitten, das wage ich nicht. Aber der Gedanke, sie könnte vielleicht die meine werden und ich verpasste diese Möglichkeit, das wäre grauenvoll. Sagen Sie, darf ich mir Hoffnung machen? Sagen Sie, was soll ich tun? Ich denke über das nach, was Sie mir gesagt haben. Das muss ich Ihnen sagen, Sie haben recht. Ihr jetzt von Liebe zu sprechen, das wäre... Jetzt von Liebe zu sprechen, das geht nicht. Aber was soll ich denn tun? Vertrauen Sie die ganze Sache mir an. Ich weiß... Prinzessin. Ich weiß, Natascha liebt sie. Das heißt, sie wird sie bestimmt lieb gewinnen. Woher wollen Sie das wissen? Sie glauben, ich darf mir Hoffnungen machen. Sie glauben? Ja, ich glaube wohl. Schreiben Sie an Nataschas Eltern und überlassen Sie das Weitere mir. Ich will es Natascha sagen, sobald es angeht. Ich wünsche es mir ja selbst. Und mit dem Herzen weiß ich auch, dass es gelingen wird. Oh nein, das kann ja gar nicht sein. Wie glücklich ich bin. Aber es kann ja nicht sein. Liebste Prinzessin. Fahren Sie ruhig nach Petersburg. Das ist das Beste. Ich werde Ihnen schreiben. Hat er es gesagt, ja? Ich wollte an der Tür horchen, aber ich wusste gleich, dass du es mir sagen würdest. Ja, er hat es gesagt. Er hat gesagt, dass er dich liebt, dass er dich schon lange liebt und dass er sich ein Leben ohne dich nicht vorstellen kann. Oh, Maria. Liebste, ich bin ja so glücklich. Er ist ein so wundervoller Mensch. Und weißt du, seit er aus der Gefangenschaft gekommen ist, ich finde, er ist gewissermaßen so sauber und frisch und glatt, als käme er geradewegs aus dem Bade. Habe ich recht? Ja. Er hat sich sehr zu seinem Vorteil verändert. Und dieser kurze Überrock und diese kurzen Haare. Genau. Aber auch ganz genau wie aus dem Bade. An Papa kenne ich auch so etwas. Ich kann es gut verstehen, dass mein Bruder keinen Menschen so gern gehabt hat wie ihn. Nicht wahr? Und dabei ist er doch so ganz anders. Es heißt ja, Männer freunden sich gerade dann miteinander an, wenn sie ganz verschieden sind. Das muss wohl stimmen. Maja, um Gottes Willen, was rede ich da? Ich bin ein schlechter Mensch. Was musst du von mir denken, nach allem, was gewesen ist? Aber ich kann doch nicht anders. Lehre du mich, was ich tun soll. Ich habe solche Angst, etwas Unrechtes zu tun. Ich will tun, was du mir sagst. Du liebst ihn. Ja. Warum weinst du dann? Ich bin mit dir glücklich. Er fährt morgen nach Petersburg. Ich habe ihm gesagt, er soll deinen Eltern schreiben. Maria. Liebste. Es wird ja noch nicht so bald sein. Wer weiß wann. Aber denke doch, was für ein Glück, wenn ich seine Frau werde und du Nikolai heiratest. Natascha, ich habe dich doch gebeten, davon nicht zu sprechen. Reden wir lieber von dir. Warum muss er denn nur nach Petersburg fahren? Warum? Nein, nein, das muss wohl so sein. Ja, Maria? Das muss wohl so sein. Krieg und Frieden von Lew Tolstoi. Episode 33 mit Jutta Wachowiak als Natascha Rostova, Hans-Peter Minetti als Pierre Besuchow, Waltraud Kramm als Maja Bolkonskaja, Gisela Morgen als Gräfin Rostova, Maximilian Larsen als General Kutusow, Peter Borgelt als General Wilson, Ingeborg Metschinski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler, sowie Carola Braunbock, Ruth Lexer, Erik S. Klein, Hans Majkowski, Heinz Scholz und vielen anderen. Regie Werner Gruno. Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.